Geschwätz macht mich krank. Hela, es gibt nichts, was du mir geben kannst. Hela, egal ist mir deine seelische Qual, denn in meinem Leben habe ich die Wahl. Was willst du denn jetzt tun? Bis mein Ziel erreicht ist, werde ich dich tun. Du stehst mir dabei im Wege, also unterlass dein dummes Gerede. Was kann ich denn dafür, dass es bei dir nicht stimmt? Sehe bloß so, dass du Land gewinnst. Du willst doch keine Fehde, also geh bloß steil deiner Wege. Hey, dein Geschwätz macht mich krank. Hey, hola. Es gibt nichts, was du mir geben kannst. Hey, hola. Egal ist mir deine seelische Qual, denn in meinem Leben habe ich die Wahl. Öffne deine Augen und werde wach. Für das Leben bist du zu schwach. Du kannst dich sowieso nicht wehren, dann nützt auch nicht ein schlaues Reden. Hier stehe ich und kann nicht anders. Sehe es endlich ein, denn ich kann das. Leider hast du jetzt ausgeträumt. Es wird Zeit, dass du das Bild räumst. Hey-oh-ha! Dein Geschwätz macht mich krank. Hey-oh-ha! Es gibt nichts, was du mir geben kannst. Hey-oh-ha! Egal ist mir deine seelische Qual, denn in meinem Leben habe ich die Wahl. Hey, hola. Dein Geschwätz macht mich krank. Hey, hola. Es gibt nichts, was du mir geben kannst. Hey, hola. Egal ist mir deine seelische Qual, denn in meinem Leben habe ich die Wahl.